Der Sitar-Maestro Enayet Khan bringt uns nun einen pentatonischen Raga zu Gehör. Dieser bedeutende Musikmaestro aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war einer der einflussreichsten Sitar- und Sobaha-Spieler. Im Norden Indiens hat Enayat Khan die Sitar-Musik aus einem engeren Kreis von Musikliebhabern dem breiteren Publikum näher gebracht. Enayat selbst entstammt einer Musikerfamilie. Sein Vater Imdad Khan bildete ihn in dem familieneigenen Stile aus. Bekannt als Imdad Khani Gharana oder Etava Gharana. Auch der Sohn von Enayat Khan folgte den Fußstapfen seines Vaters. Vilayat wurde einer der bedeutendsten Sitaristen in der Nachkriegsära. Der Fünfton-Raga Bhopali wird zur späten Abendstunde gespielt. Die Aufnahme ist im Jahre 2004 von dem indischen Label The Megaphone Company auf der CD Professor Enayat Khan Centenary Tribute wieder veröffentlicht worden. Das seltene Tondokument ist älteren Datums. Wir bitten für die Tonqualität um Ihr Verständnis. Der modernen Notation. Max Weber verweist zu Recht darauf, dass die in der westlichen Musik geläufige, rationale Notationsschrift selbst die Bedingung gab für die polyphone, mehrstimmige Musikentwicklung. Die Notenschrift hatte größeren Einfluss als die Sprachschrift. Diese Form des musikalischen Ausdrucks ist in der indischen Klassik völlig unbekannt, abgesehen von einem eigenen Rhythmussystem. Guido von Arezzo entwickelte im 11. Jahrhundert ein Verfahren für das Singen und benannte hierzu die musikalischen Töne Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Lange vor dieser sogenannten Solmisation existierte eine solche Methode bereits in Indien. die äquivalenten Syllables einer siebenstufigen Oktav zu dem System von Guido Arezzo sind Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da und Ni. Die melodischen Formeln entstanden im hellenischen Zeitalter. Im Sinne von Kirchentönen waren sie im Dienste regional verschiedener Gottheiten wie der Apollonhymnen des 2. Jahrhunderts vor Christi Geburt. Später entwickelten sich die melodischen Formen der Antike weiter im nicht-religiösen Gesang. Man definierte Tonzusammenstellungen in der hellenischen Zeit auch aus ganz praktischen Gründen. Die in den Gesängen vorkommenden Töne wollte man auf danach gestimmten Instrumenten reproduzieren können. Bis ins späte Mittelalter und in der Kirchenmusik wurden aus dem Notenmaterial bestimmte Haupttöne ausgewählt, für die Darstellung melodischer Schwerpunkte. Maßgabe war eine quantitative Häufigkeit. Erst später erhielt die Musik eine eigenständige musikalische Funktion. Im 19. Jahrhundert konnte man bereits die Gebrauchstonleitern der indischen, persischen, arabischen und ostasiatischen Musik bis zu den Kirchentönen des Mittelalters beschreiben und gezielt selektieren. So beschreibt es der deutsche Physiker Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Er lebte von 1821 bis 1894. Der Charakter der Noten entstand durch das funktionale Weglassen von Tonmaterial. Die Rationalisierung in der Musik im Sinne von Weber hatte bereits zu dem Zeitpunkt begonnen, als sich Musik selbst zu einer ständischen Kunstform entwickelt hatte, sowie die priesterliche Form. Damit entwickelte sich ein rein ästhetisches Bedürfnis über den praktischen Gebrauch traditioneller Tonformen hinaus. In Indien war es den Brahmanen, eine gelehrte Priesterkaste, vorbehalten, die Tempelrituale zu praktizieren, aber keine Regel ohne Ausnahme. Angesichts des Mangels an musikalischem Nachwuchs in den eigenen Reihen bediente man sich aus dem Umland unreiner Musiker niederer Kasten. Bereits 100 Jahre vor Christi Geburt wurde in buddhistischen Malereien indische Bambusflöte abgebildet. Die Bansuri ist eines der ältesten Instrumente Indiens. Die Flöte hält den Vergleich mit Monochordinstrumenten stand. Der intime Sound der Bansuri verkörpert die Stimmung von Krishna, eine der bedeutendsten indischen Gottheiten. Krishna ist in Abbildungen immer von blauer Gestalt, häufig die Flöte spielend. Zu den herausragenden Meistern auf diesem Instrument gehört Raghunath Zett. Er hatte sich dieses Blasinstrument selbst beigebracht. Raghunathan verwendet meist eine Siebenlochflöte. Die Bansuri wird häufig in indischen Filmen zur Klanguntermalung eingesetzt. So betätigt sich Raghunath Sen auch als Komponist für Filmmusik. Der Nachmittagsraga Sudha Sarang wird im schnellen Hauptteil Gatt im Rhythmus von 7 Schlägen gespielt, mit der Zähleinheit 3 plus 2 plus 2. Raga Sudha Sarang wurde auf der CD Pandit Raghunath Zett von Nawaz Records im Jahre 1997 veröffentlicht. Mm-hmm. Weber verdeutlicht in seiner Soziologie zur Musik, dass besonders die Skalenbildung für melodische Musiken eine Angelegenheit der Musiktheoretiker war. Die Möglichkeit einer willkürlichen Wahl durch irgendwelche Kombinationen von Intervallen hätte bestanden. Es haben sich aber die hellenistischen, byzantinischen, arabischen und indischen Theoretiker gegenseitig beeinflusst. Man mag dabei den Bezug zur musikalischen Praxis häufig aus den Augen verloren haben. Man erfreute sich innerhalb der Kreise, die sich mit der Kunstmusik beschäftigten, eines Konstruktivismus. So müssen wir gar von einer systematischen Rationalisierung sprechen. Auch ist gewiss, dass in der höfischen Kunst des barocken Zeitalters die Musikentwicklung von einem elitären, intellektuellen Kreise dominiert wurde, von einer Zunft gelehrter Musiker. In der Praxis aber entzogen sich die Künstler in ihrem Musizieren oft genug dem Korsett der Musiktheorie. Intervalle wurden abweichend gegriffen durch die von den Instrumenten vorgegebenen Bünden Intervalle. So hatte die Oktavteilung auf der zweiseitigen Rabab weitaus mehr Einfluss als die Rationalisierung. Die Rabab stammt aus Zentralasien und wird bis heute in der traditionellen persischen Musik verwendet. Auch in Indien wandelte sich die sakrale Musik der Ragas wie im Westen hin zu einer Unterhaltungsmusik, zunächst als höfische Kunst unter der Mogulherrschaft. Sie dauerte vom 14. bis 17. Jahrhundert. Von dieser Hofmusik spalteten sich Musikstile ab, die wir als indische Folklore bezeichnen. In Indien gab es sehr früh Musikwissenschaftler wie Matanga Muni im 6. bis 8. Jahrhundert vor Christi Geburt, der weise Bharata Muni oder Sangadeva im 13. Jahrhundert. Ihre musikalischen Abhandlungen wie das Brihadeshi, das Natya Sastra oder die Sangita Ratnakara waren weniger Musiktheorien in unserem Sinne. Es waren mehr Schriften, die von musikethnologischer, anthropologischer Natur geprägt waren, um die existierenden Musik-, Tanz- und Theaterformen interdisziplinär zu verstehen. In der Mogul-Ära war der berühmte Mian Tanzen ein musikalischer Freigeist. Tanzen war ein gefeierter Sänger am Hofe des Herrschers Akbar im 16. Jahrhundert. Tanzen sieht man als den Begründer der modernen nordindischen Klassik. Ungefähr um 1586 bis 1589 datierbar, kreierte Tanzens Sohn direkt nach dem Tode des Vaters den Raga Bilashkani Todi. Die Legende berichtet, dass Tanzens Leichnam auf die Melodie von Bilashkani Todi mit einer Handbewegung reagiert haben soll. Die Sängerin Metha Pandit wird uns nun diesen antiken Raga zu Gehör bringen. Metha ist die erste weibliche Musikerin in einer Künstlerfamilie über 6 Generationen. Im Jahr 2001 schrieb sie ihre Doktorarbeit zur Musik über den Einfluss ihrer Familie auf die Gwalior-Gharana. Es ist eine der Musikschulen der nordindischen Klassik. Metha Pandit zeichnet sich neben ihrem herausragenden Gesang im Khayal- und Tapa-Stile besonders als Lehrerin aus, mit einer einzigartigen Unterrichtsmethode für westliche Studenten. Metha gibt zweimal im Jahr in Frankreich Workshops. Den Raga Bilashkani Todi finden wir auf der CD Tanzen 14 Original Compositions of the Legend vom indischen Label Music Today. जो जल में प्रतिबिंब देखियत चंद